High Falls, ein Song, ein Betts-Song von dem Album Win, Lose or Draw. Dann ein Jahr später erschien Wipe the Windows, Check the Oil, Dollar Gas, ein über einen Zeitraum von 2 Jahren erstellter Live-Zusammenschnitt der Band. Doch die Allman Brothers Band bröckelte. Wie hieß es in einem ihrer Songs? You can't spend what you ain't got, you can't lose what you never had. Du kannst nicht weggeben, was du niemals bekamst, du kannst nicht verlieren, was du nie hattest. Es gab Ärger. Die Betts sagte mal, nicht mehr als in jeder anderen Familie höchstwahrscheinlich, nicht mehr als jeder andere mit seinen Familienmitgliedern haben würde. Speziell, wenn man sich vorstellt, mit seinen Brüdern und Schwestern und Moms und Dads durch das verdammte Land zu reisen, von einer Stadt in die andere. Ihr werdet auch manchmal Ärger haben, ohne jemanden bis ans Ende des Lebens zu hassen. Aber er schönt. Die Familie, das war die Idylle, wie sie sich mit dem Innencover von Brothers and Sisters zeigt. Hier ging es um handfestere Dinge. Greg Allman hatte 2 Bekannte, die ihm Drogen besorgt hatten, in den Knast gebracht. Allman selbst war, wenn er vor Gericht aussage, Straffreiheit zugesichert. 1976 gab es die Band nicht mehr. Allman verbrachte unerquickliche Ehejahre mit der chirurgisch noch nicht geschönten Cher. Dickie Betts versuchte sich solo mit einem hervorragenden Country-Album und dann mit seiner eigenen Band Great Southern. Butch Trucks fiel mehr oder weniger durch. Ab und an war er noch auf einigen EPs im Studio zu hören. Und 3 andere Bandmitglieder machten da weiter, wo dieser Song, den wir eben hörten, High Falls, aufgehört hatte. Das waren Chuck Leewell, der Keyboarder, J-Mo, der eigentlich J. Johnny Johnson heißt, der schwarze Schlagzeuger der Band, und Lama Williams, der schwarze Bassist. Zusammen mit dem Gitarristen Jimmy Nails gründeten sie eine Band, die sich Sea Level nannte. Und das war eben noch ein wenig mehr von dieser Verbindung zwischen Jazz und Rock. Von der ersten Sea Level EP ein Song, Rain in Spain. Thank you. 1979 erschien mit Altem Stamm und einigen neuen Brüdern ihr nächstes Album. Ein Jahr später ein weiteres, 81 zum zweiten Mal das letzte, der Pegasus, den sie in einem Song beschworen, das geflügelte Pferd, das dem Rumpf der Medusa entsprungen war, späteres Symbol der Musen und Dichter, flog trotz der Ferne zu musikalischen Trends nicht mehr. Southern Rock, dieses begriffliche Missverständnis, nun spielten sie ihn wirklich. Aber zehn Jahre später ganz genau, schienen ihre Möglichkeiten nochmals unbegrenzt. Ihre Musik fließt heutzutage wieder mit jener Anmut, wie es das glühende Blue Sky schon tat. Ein Sinn für Werte, meinte der Kritiker Gray Marcus, der nicht aus einem Gespür für die offenen Möglichkeiten im Leben, sondern aus einem tiefgehenden Verständnis für seine Zerbrechlichkeit entsteht. Digi Betts hat einmal gesagt, es war ein harter Kampf, endlich so zu klingen wie die Allmans. Der Kampf hat sich gelohnt, sie klingen wieder so, und häufig haben sie diese speziellen Momente noch immer, dann klingen sie schon wieder so wie 50 Jahre danach. Zum Schluss ein Song von dem letzten Studioalbum der Allman Brothers. Der Song heißt Come On In My Kitchen, von Robert Johnson geschrieben. Das war's dann auch. Das war der Soundcheck mit den Allman Brothers am Mikrofon. Wagner Benson. Tschüss. Come on, into my kitchen, 'cause it's gonna be raining at dawn.